Morgenandacht von Rainer Dirtler, 1. Korinther 1, Tag 4. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wir sind noch immer bei Vers 2, kannst du das glauben? Nachdem Paulus ihnen sagt, dass sie rein sind, erklärt er ihnen, dass sie eine Einladung erhalten haben, heilig zu sein. Schau mal, Gott zwingt dich nicht, ein heiliges Leben zu führen. Er lädt dich ein heiliges Leben zu leben. Wenn wir diese Einladung annehmen, werden wir ein gutes Leben haben. Wenn wir diese Einladung nicht annehmen, wird es viele Konsequenzen geben. Paulus sagt: Und Gott hat euch eingeladen, sein ergebenes und heiliges Volk zu sein. Und nicht nur euch, sondern alle Menschen überall, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus als ihren Herrn anrufen und auch den unseren. Schau mal, Paulus sagt nichts anderes, als dass jeder Christ Teil der gleichen Gemeinde ist. Es gibt nur eine Gemeinde und verschiedene Ausdrucksformen. Aber jede einzelne Person, die Jesus Christus als ihren Herrn anruft, ist auch dazu berufen, ein Leben zu führen, das heilig und abgesondert ist. Deshalb sind wir alle Brüder und Schwestern in Christus. Kommen wir zu Vers 3. Ich mag es besonders, wie die Passion-Bibel es hier ausdrückt. Die meisten Bibelübersetzungen sagen hier einfach nur Gnade. Aber die Passion sagt die freudige Gnade. Und tatsächlich ist das nach dem griechischen Original sehr zutreffend. Ich sage dir auch warum. Das griechische Wort für Gnade ist Charis. Ganz im ursprünglichen Sinne hat es damit zu tun, was dem menschlichen Herzen Freude und Vergnügen bereitet. Das Wort Gnade, und ich habe das schon so oft gesagt, ist so ein tiefes, reiches Wort, dass wir es unmöglich mit einer Aussage übersetzen können. Wir können nicht sagen, dass Gnade die unverdiente Gunst Gottes ist. Das ist nur ein Aspekt, nicht die ganze Gnade. Wenn wir in der Originalsprache nachsehen, hat das Wort Charis, von dem wir auch charismatisch ableiten, im Original eine starke Bedeutung für ein Gefühl. Wenn ich zu dir sage, oh, die unverdiente Gnade Gottes, dann ist das sehr schön. Das ist ein Aspekt, aber nicht die ganze Gnade. Denn Gnade hat diese starke Emotion in sich, die Freude und Vergnügen mit sich bringt. Sie bringt auch eine übernatürliche Kraft, eine übernatürliche Macht mit sich. Weißt du, was ich noch herausgefunden habe? Ich habe herausgefunden, dass eine der Bedeutungen des Wortes Gnade ist, dass sie so einen starken Einfluss auf unser Herz ausübt, sodass sie, wenn wir diese Gnade Gottes erleben, sie uns charmant und schön macht. Zu einer liebenswerten Person macht, eine wunderschöne Person. Wenn Paulus von dieser freudigen Gnade spricht, so drückt es auch das griechische Original aus. Ich möchte, dass du es verstehst. Paulus bittet Gott nicht, ihnen Gnade zu geben, denn alle Gnade wurde bereits gegeben. Aber Paulus erinnert die Gemeinden immer wieder daran, dass dies auch ihre Erfahrung sein muss. Du musst ständig in dieser unbeschreiblichen Gnade leben, die dich so glücklich macht. Schau, wie er fortfährt. Und unendlicher Friede sei mit euch alle Zeit von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Brauchen wir das heutzutage? Ich sage dir etwas. In den letzten Jahren haben nicht einmal die Christen diesen Frieden erlebt. Ich war schockiert, was die Pandemie offengelegt hat. Ich hörte einen Pastor sagen, dass Covid vom Teufel geschickt wurde, um die Gemeinde zu zerstören. Und ich dachte, wenn Jesus gesagt hat, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht zerstören können, warum machen wir uns dann Sorgen um einen Virus? Ja, warum machen wir uns dann Sorgen um einen kleinen Virus? Ein anderer Pastor sagt, Covid ist vom Teufel und das Ziel ist, dass die Menschen nicht mehr zu den Versammlungen gehen können und Opfergaben geben können. Darum muss man es direkt auf das Konto der Gemeinde einzahlen. Mein Freund, Covid hat der Kirche gar nichts angetan. Aber Covid hat etwas in der Gemeinde enthüllt. Es hat gezeigt, dass die Mehrheit der Christen nicht in diesem beständigen Frieden leben. Sie haben Frieden, je nach den Umständen. Das ist nicht der Friede, der vom Vater oder von Jesus Christus kommt. Mein Freund, wenn du im wahren Christentum lebst und wenn alles um dich herum wackelt, bist du immer noch dazu bestimmt, den Frieden zu erleben, der von Gott und Jesus kommt. Lebe nahe an Jesus und du wirst Frieden haben. Lebe nicht nahe an Jesus und du wirst keinen Frieden haben. Ganz einfach. Morgen werden wir weitermachen.